Erster, das ist der Anfang der guten Nachricht von Jesus Christus. Zweiter, Gott hat gesagt, ich schicke meinen Boten vor dir. Er soll den Weg für dich vorbereiten. Dritter, jemand ruft in der Wüste, macht den Weg für den Herrn bereit. Macht seine Wege gut. Vierter, Johannes taufte die Leute in der Wüste. Er sagte, sie sollen ihre Sünden bekennen und sich taufen lassen. Dann vergibt Gott ihnen. Fünfter, viele Leute aus der Gegend von Judäa und Jerusalem kamen zu Johannes. Sie bekannten ihre Sünden und Johannes taufte sie im Fluss Jordan. Sechster, Johannes trug Kleidung aus Kamelhaar und einen Gürtel aus Leder. Er aß Heuschrecken und Honig. Siebter, Johannes sagte, nach mir kommt jemand, der stärker ist als ich. Ich bin nicht gut genug, um ihm die Schuhe auszuziehen. Achter, ich habe euch mit Wasser getauft. Aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Neunter, in dieser Zeit kam Jesus aus Nazareth in Galiläa. Er ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Zehnter, als Jesus aus dem Wasser kam, sah er, wie der Himmel sich öffnete. Der Heilige Geist kam wie eine Taube auf ihn herab. Elfter, eine Stimme vom Himmel sagte, du bist mein geliebter Sohn. Ich freue mich über dich. Zwölfter, danach schickte der Heilige Geist Jesus in die Wüste. Dreizehnter, Jesus war 40 Tage in der Wüste. Der Teufel versuchte ihn. Er war bei den wilden Tieren und die Engel halfen ihm. 14. Johannes wurde gefangen genommen. Danach ging Jesus nach Galiläa und erzählte die gute Nachricht von Gott. 15. Jesus sagte, die Zeit ist da. Gottes Reich ist nah. Ändert euer Leben und glaubt an die gute Nachricht. 16. Jesus ging am See von Galiläa entlang. Er sah Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen Netze ins Wasser, weil sie Fischer waren. 17. Jesus sagte zu ihnen, kommt mit mir. Ich zeige euch, wie ihr Menschen fangen könnt. 18. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten Jesus. 19. Jesus ging weiter und sah Jakobus und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und machten ihre Netze bereit. 20. Jesus rief sie sofort. Sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Arbeitern im Boot zurück und folgten Jesus. 21. Jesus und seine Freunde gingen nach Kapernaum. Am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte. 22. Die Leute waren sehr überrascht, wie Jesus lehrte. Er lehrte mit Kraft und nicht wie die Schriftgelehrten. 23. In der Synagoge war ein Mann, der einen bösen Geist hatte. Der Mann schrie, 24. Jesus von Nazareth, was willst du von uns? Bist du gekommen, um uns zu zerstören? Ich weiß, wer du bist der Heilige von Gott. 25. Jesus sagte streng zu ihm, sei still. Verlasse den Mann. 26. Der böse Geist zerrte den Mann hin und her. Dann schrie er laut und verließ ihn. 27. Alle Leute waren erstaunt und fragten sich, was ist das? Eine neue Lehre mit Kraft. Sogar die bösen Geister gehorchen ihm. 28. Die Nachricht über Jesus verbreitete sich schnell in ganz Galiläa. 29. Jesus und seine Freunde verließen die Synagoge und gingen in das Haus von Simon und Andreas. Jakobus und Johannes waren auch dabei. 30. Simons Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Sie erzählten Jesus sofort davon. 31. Jesus ging zu ihr, nahm ihre Hand und half ihr aufzustehen. Da verschwand das Fieber und sie half ihnen. 32. Am Abend, als die Sonne unterging, 33. brachten die Leute alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür. 34. Jesus heilte viele Kranke von ihren Krankheiten. Er trieb viele Dämonen aus. Er erlaubte den Dämonen nicht zu sagen, wer er war. 35. Am frühen Morgen, als es noch dunkel war, stand Jesus auf und ging weg. Er ging an einen einsamen Ort und betete dort. 36. Simon und seine Freunde suchten Jesus. 37. Sie fanden ihn und sagten, alle suchen dich. 38. Jesus sagte, lasst uns in die nächsten Dörfer gehen. Ich muss auch dort predigen. Denn dafür bin ich gekommen. 39. Jesus ging durch ganz Galiläa und predigte in den Synagogen. Er trieb die Dämonen aus. 40. Ein Mann mit Hautkrankheit kam zu Jesus. Er bat ihn um Hilfe und sagte, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. 41. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte seine Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es. Sei gesund. 42. Sofort verschwand die Hautkrankheit und der Mann war gesund. 43. Jesus schickte ihn streng weg. 44. Er sagte, pass auf, dass du niemandem etwas erzählst. Geh zum Priester und lass dich untersuchen. Bringe ein Opfer dar, wie Mose es gesagt hat. Das ist ein Beweis für die Leute. 45. Aber der Mann ging weg und erzählte überall davon. Deshalb konnte Jesus nicht mehr offen in eine Stadt gehen. Er blieb draußen an einsamen Orten. Die Leute kamen von überall her zu ihm.